gleich wie die Regenwasser bald verfließen und manche Farben leicht verschießen, so geht es auch der Freuden in der Welt, auf welche mancher Mensch so viele Stücken hält. Denn ob man gleich zuweilen sieht, dass sein gewünschtes Glück blüht, so kann doch wohl in besten Tagen ganz unvermut die letzte Stunde schlagen.